Das sind die aktuellen Themen. Feuer verursacht Großeinsatz, Startschuss für Gesundheitswoche und Spielausfälle im Lokalfußball. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Morgen tagt der Ausschuss für Brandschutz und Rettungswesen. Beginn ist um 16 Uhr im Lehrsaal der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nienburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Investitionsbeihilfe und die Förderung laufender Unterhaltung für die Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Heute fällt um 16 Uhr der Startschuss für die Gesundheitswoche im Nienburger Krankenhaus. Bis einschließlich Donnerstag finden jeden Tag zahlreiche Vorträge zu unterschiedlichsten Themen statt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Neurologie. Mehr dazu weiß Facharzt Dr. Martin Bestlein. Neurologie ist die Wissenschaft, die sich mit Erkrankungen des Gehirns beschäftigt und zusätzlich der Muskulatur. Wir möchten unseren Besuchern zeigen, dass die Neurologie in den letzten 10 Jahren sich nicht nur bundesweit, sondern auch im Standort Nienburg positiv entwickelt hat und haben mit unseren Themen Schwerpunkte gesetzt im Fachgebiet selbst. Wir möchten auch Patienten und gesunden Besuchern zeigen, dass man aktiv vorbeugen kann gegen Schlaganfallerkrankungen. Ein Feuer in einer Trocknungsanlage sorgte am Samstagmorgen für einen großen Feuerwehreinsatz in Schwieringen. Mitarbeiter entdeckten den Brand in der Anlage gegen 7.30 Uhr und verständigten umgehend die Feuerwehr. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Nienburg zu einem weiteren Einsatz gerufen. Ein gemeldeter Zimmerbrand stellte sich als Brand eines elektrischen Heizlüfters heraus. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die für das vergangene Wochenende angesetzten Fußballspiele in der Kreisliga sind vollständig abgesagt worden. Grund hierfür war der starke und anhaltende Regen. Dieser hatte die Plätze unbespielbar gemacht. In der Bezirksliga wurde am Sonntag nur ein Spiel ausgetragen. Maglohe verlor mit 0:4 in Sudweye. Bereits am Samstag spielte Uchte 1:1 unentschieden gegen den TV Stur. Auch in der ersten Kreisklasse Süd wurde ein Spiel ausgetragen. Die Partie zwischen Penningsee-Mainsche und Steierbergs Zweitvertretung endete 3:3 unentschieden. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.